people in Blackpool like Real Rag Radio. Willkommen bei Real Rag Radio, die dritte. Ich habe dieses Mal endlich geschafft, eine einstweilige Verfügung gegen Max zu erwirken. Er darf sich nicht mehr im gleichen Land befinden wie ich. Deswegen bin ich jetzt hier gemütlich auf dem Olgas Rock und Max musste nach England aufs Rebellion gehen. Wir testen mal eben die Schaltung nach Blackpool. Hallo Max, hallo Blackpool. Ja, hallo Lars, 1-2, ja, hallo, die Leitung scheint zu stehen. Hallo Oberhausen. Ja, Max, wie sieht's denn aus bei dir? Ja, bei uns sieht es sehr bunt aus, Lars, verdammt bunt. Für alle, die es nicht wissen, ich bin hier in Blackpool auf dem Rebellion Festival beziehungsweise bei den Aufruhrfestspielen in Schwarz-Schwimmbecken, wie der gemeine Deutsche zu sagen pflegt. Wir wollten ja eh kein Englisch mehr reden, das wird ein bisschen problematisch hier mit der Zeit, ist mir heute auch schon wieder mehrfach aufgefallen, dazu aber mal irgendwann später oder an anderer Stelle. Hier sind 200 bis 250 Bands, die hier spielen, auf vier verschiedenen Bühnen. Die meisten Säle sind hier komplett mit Teppich ausgelegt, beziehungsweise ist komplett so ein Edelteppichboden drin. Rings um den Balkon ist ja halt, wie gesagt, so ein altehrwürdiges Theater. Aber keiner verschüttet komischerweise einen Tropfen Bier, bis auf irgendeinen Deutschen hier, der das gerade aus Versehen mal gemacht hat. Erschrecken viele Deutsche hier übrigens. Ansonsten ist der Ort hier wirklich so das schlimmere Malle oder schlimmere Arenal oder wie das da heißt. Das ist wohl hier auch sowas, so ein Ballermann quasi für Engländer. Aber ist, wie gesagt, hier ist einfach trotzdem gigantisch, auch wenn man so durch die Gegend läuft, wo einfach nur die ganzen Prolls eigentlich abhängen, so diese Urlaubsprolls und dann zwischendurch immer so ein Haufen mit Iros, besoffen oder nicht besoffen, ist schön. Ja, bevor ich vor Begeisterung umkippe, hole ich mir jetzt noch ein Bier und gebe erstmal wieder zurück. Wir sind jetzt endlich bei der Prominenz angekommen. Also Max, jag mal alle Gäste, die du hast, weg, weil ich habe ja jetzt gerade die Simple Stricts neben mir stehen. Viel prominenter geht, glaube ich, nicht mehr. Ich gehe mal davon aus, dass sie einfach zu teuer waren, dass sie auf dem Olgas spielen und deswegen laufen die hier rum, um die Olgas-Organisatoren so ein bisschen zu ärgern. So, ihr hättet uns haben können, wenn ihr bereit gewesen wärt, das Geld auszugeben. Ja, die Verhandlungen waren hart genug. Das Problem ist, die Bühnen hier immer so groß sind. Und wir haben ja irgendwie vor 5 Jahren irgendwann hier gespielt, weil die Bühne schön klein, haben uns alle auch zurechtgefunden, haben auch nicht das Problem gehabt, dass die Leute verlaufen. Das ist ein Problem bei uns 5 Leute. Die meisten haben wirklich Orientierungsschwierigkeiten, auch starke Koordinationsschwierigkeiten. Und deswegen wollten wir eine wirklich kleine Bühne haben. 2 Meter Länge, 1 Meter Tiefe, sagt man, glaube ich, im Handwerkermilieu, im Fachjargon. Wäre okay gewesen, mehr wollten wir nicht. Ja, der Kevin heißt er. Da will man natürlich jetzt nicht drüber werten, aber der hat die Zahlen nicht verstanden. Und da haben wir natürlich gesagt, okay, unter den Voraussetzungen nicht, muss man sagen. Ja, man muss auch konsequent sein und zu seinen Überzeugungen stehen. Und das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja, das außerdem. Das wird man wohl noch sagen dürfen. Das muss man ja wohl mal, irgendjemand muss es ja mal sagen. Genau, richtig. Ne? Wenn wir es nicht machen, ja gut, irgendwann traut sich uns keiner mehr mal. Also irgendjemand muss das ja mal aussprechen. Ja, also weil da ist, das ist wirklich schlimm. Also wirklich, weil man mich fuchsig macht. Und das Wetter sowieso auch scheiße. Ja, echt, es regnet nicht, es ist scheiß Sonne hier. Und was unter der Rasen kaputt ist von den Techno-Leuten damals. Hier war ja irgendwie diese Techno-Veranstaltung vor einem Monat. Und das wirst du jetzt nicht sehen mit dem Mikrofon, aber... Ja, aber das ist schlimm. Aber also, das bisschen Rollrasen waren nicht bereit für euch zu machen? Nee, war nicht bereit. Wir wollten ja nicht mal roten. Wir haben gesagt, okay, ein Rasen in Blut gesäumt, okay. Aber sonst hätte er grün sein können und... Also einfach nur Rollrasen wäre genug gewesen. Hätte gereicht. Ungefähr, wie gesagt, 1/2 Meter Breite. Für den Rückweg vielleicht 1 Meter Breite, damit man auch nicht immer runterfällt, aber ansonsten... Ja, und auch nicht über das gleiche Stück nochmal laufen muss. Das wäre wirklich ekelhaft gewesen. Ja, ja. Also, ich meine, fällt ja auch schon mal was runter beim Laufen. Also, nee, das geht nicht. Das will man, nein, das kannst du auch keinem zumuten. Und auch nicht, da kriegen auch alle mit. Man hört und man liest ja so viel. Mittlerweile in der Zeitung und so. Ja, und wenn das die Reporter spitz kriegen, dann bist du verloren. Also das ist wirklich, dann hast du so eine Nummer wie zu Guttenberg und dann trampeln sie auf dir rum. Dann trampeln sie auf dir rum. Trampeln sie auf dir rum, aber nicht auf dem Rasen. Ja. Also schlimm. Dann liest du die ganze Scheiße wieder in der Zeitung, ey. Das hat echt keinen Wert. Ja, Max, wie sieht das bei dir mit dem Perserteppich am Rebellion aus? Ja, das muss unbedingt auch noch gesagt werden. Das mit den Böden ist hier wirklich sensationell. Überall liegt Teppichboden. Also so. Fest installierter, verklebter, in diesen riesigen Hölle hier. Hier sind ja auch noch diverse Pubs drin und in einem Raum in dieser Olympiahalle ist tatsächlich beißend Müllbeutel, blauer Teppich auf einer Fläche von 8x12 Kilometer ungefähr. Man traut sich eigentlich gar nicht ohne Freischwimmer da rein oder Fahrtenschwimmer am besten, weil es echt, denkt euch das selber zu Ende. Und wie bei dir der Boden ist, weiß ich ja, auf dem Olgasrock, deswegen gebe ich jetzt einfach ohne Gegenfrage zurück. Fahrer in der Nähe ist. Was? Und aber nutzt halt die Rollstuhltoiletten. Ja, Rollstuhltoiletten gegen Homophobie. Oi. Ja, Max, du erwischst mich jetzt gerade auf dem Weg zum Klo, aber es gibt auf dem Olgas dieses Jahr eine große Neuerung. Es gibt sogenannte Mini-Pinkel-Units. Vermutlich hat Klaus Kinkel dafür Namensparty gestanden. Das sind die Mini-Kinkel-Units. Ja, ich nehme dich jetzt mal eben mit. Bleib mal dran. Man kann hier auf jeden Fall sein Bier abstellen. Das ist ja schon mal positiv. Dann sind hier so schöne Trennwände, dass man da nicht zugeguckt kriegt. Ja, wackelt ein bisschen, aber an sich eine feine Sache, diese Mini-Pinkel-Units. Ja, das Olgas Rock ist wie immer auch das Festival der gut gekleideten Menschen. Ich habe hier einen Modefachmann. Was sagen Sie zum Kleidungsstil 2014? Nun ja, ziemlich wechselhaft, aber eigentlich doch wie auf allen Festivals. Ist eigentlich in Ordnung, doch, ja. Aber denken Sie, es müsste mehr Sakko-Träger geben auf Festivals? Definitiv. Bunny Stinson trägt es ja nicht umsonst. Nein, also siehst du auch schick aus. Ja, das mag ja sein, aber ich habe keinen Sakko an. Also. Ja, das stimmt. Wird dir aber auch gut stehen, glaube ich. Der Trend geht zum Sakko? Ich denke. Okay. Ich bin der Trendsetter. Ja, eben. Also deswegen frage ich dich also. Sehr geil. Sakko 2014, bleibt das Fazit? Definitiv. Alles klar, Musik wieder. Obdachlos und trotzdem sexy, das ist der neue Trend jetzt. Obdachlos und trotzdem sexy, hat sich endlich durchgesetzt. Vaterstaat hat endlich reagiert. Sexy sein wird jetzt subventioniert. Obdachlos und trotzdem sexy, das ist der neue Trend jetzt. Obdachlos und trotzdem sexy, hat sich endlich durchgesetzt. Das Recht auf sexy sein, es zahlt sich aus. Ich gehe durch die Straßen und fühle mich wie zu Haus. Obdachlos und trotzdem sexy, das ist der neue Trend jetzt. Obdachlos und trotzdem sexy, hat sich endlich durchgesetzt. Sexy sein wird jetzt subventioniert. Wurde ja auch Zeit, dass das passiert. Max, wie ist das bei dir eigentlich? Da sollte doch so eine Polka-Hontas Coverband spielen. Haben die schon gespielt und wie waren die und so? Also kamen die an das Original ran? Ja, Lars, die haben gerade tatsächlich gespielt. Und ich sag nur Mollys und Steine. 500, 800.000 Leute vor der Bühne. Sehr viele Deutsche, die auch total abgegangen sind. Großartig, total witzig alles. Selbst hier klappt das irgendwie. Warum auch immer. Also ich war auf jeden Fall hellauf begeistert und bin auch ein bisschen heiser jetzt. Und nicht nur die haben gerade gespielt hier. Ich habe auch, hier haben auch viele andere gespielt. Und ich habe gerade, du wirst es nicht glauben, den Trommler von Schleimkeim, den Alex Schwerst, getroffen, der gleichzeitig Veranstalter vom Force Attack ist. Und wollte ihn noch kurz fragen, ob das Force Attack überhaupt dieses Jahr stattfindet. Und wenn ja, ob wieder bei Facebook oder Back to the Roots, vielleicht bei MySpace oder sogar bei Twitter. Ich habe bis jetzt noch nicht rausbekommen. Ich werde doch mal hinterher rennen. Und ich hoffe, man versteht mich hier überhaupt. Oh, ich gebe erstmal wieder zurück. Der Regen zog im Westen auf und wusch das Land hinfort. Frohsinn, Dummheit, Ausverkauf und dieses große Wort. Deutschland, ein Land, kotzt sich aus seinen alten Raum rein. Nicht aus dem Fenster wird die Welt von dieser Heuchelei. Deutschland! Hilflos um und wissen nicht warum und in welchen Löchern die Ratten lagen, die hier marschieren und uns ran. Doch sie lagen nicht in Löchern rum, oft haben wir sie auf der Straße gehen und sie grüßen dich mit geschlecktem Arm. Du hast einfach weggesehen. Deutschland, mein Land, kotzt sich aus, ein alten Ballon frei. Seh ich aus dem Fenster, hört mir die Welt von dieser Heuchelei. Deutschland, mein Land, kotzt sich aus, ein alten Ballon frei. Und fängst an zu beten. Doch dann wirst du wissen, du solltest schreien und diese kleinen Tiere zertreten. Und das geht zu weit, ich sehe euch springen. Und während sie immer mehr Menschen anzünden, bist du noch immer am Reden, am Differenzieren. Mein Gott, wir sollen den Weg jetzt nicht verlieren. Dieser Wert im Klartext heißt das Weiterleben vom großdeutschen Geist. Deutschland, ein Land, kotzt sich aus seinen alten braunen Reihen. Seh ich aus dem Fenster, hört mir die Welt von uns ab. Deutschland, ein Land kotzt sich aus, ein Land Mauerei. Du bist schlecht von dieser Heuchelei, Heuchelei. Schloss und wer drin ist, wird gesiebt. Wie schade, dass es zum Sieben kein Sternenbild mehr gibt. Heute sah ich Eichmann auf der Straße gehen. Ich folgte ihm, er hat mich nicht gesehen. Ich hielt eine Streife zu erstanden in den Weg, doch sie lacht mir nur ins Gesicht. Deutschland, ein Land, kotzt sich aus, ein alten braunen Brüll. Zieh ich aus dem Fenster, hör mir die Welt von dieser Heuchelei. Deutschland, ein Land, kotzt sich aus, ein alten braunen Brüll. Hier beim Olga spielt gerade die unglaublich langweilige Band OK Kid. Die machen sowas ähnliches wie Hip-Hop, nur in langweilig. Haben eine Band dabei, die langweilig ist. Also, ihr hört den Drecker gerade im Hintergrund. Ich sehe gerade ein Mambo-Kurt-T-Shirt, das freut mich schon wieder. Aber ich habe gerade eben eine E-Mail auf meinem Handy gelesen. Wir hatten letztes Mal 30 Hörer im Durchschnitt. Das heißt, wir hatten zu Spitzenzeiten wahrscheinlich mehr. Und so die Reviews, die man so mitgekriegt hat, war alle durchweg. Die Leute waren sich recht einig, es war die größte Scheiße, die sie sich je angehört haben. Trotzdem haben die Leute sich das bis zum Schluss reingezogen. Ich weiß auch nicht, warum die so bescheuert waren, zu glauben, dass das besser wird. Ich weiß es auch nicht. Naja, wir machen das erstmal mit der Musik. Jetzt hier in meinem Studio bei Schwarze Socke, das ich hier aufgeschlagen habe, und lausche einer langweiligen Band, die uns jetzt eine Stunde lang belästigen wird. Max, wie sieht denn das bei dir aus? Bei dir spielen ja so viele Bands, da sind doch bestimmt eine Menge dabei, die du noch nie gesehen hast, oder? Ja, Lars, das ist ja das Schöne hier auf dem Rebellion. Hier sieht man Bands, die man sonst irgendwie nie sieht in Deutschland, wie Radio Dead Run, Second District, Slime oder Fernsehen Schmidt. Und Bochum rumrennen zum Beispiel. Genau. Und du wirst es nicht glauben, neben mir steht der Magdala von eben diesen in Deutschland noch recht unbekannten Second District. Und den habe ich mir jetzt gerade mal zum Interview gegriffen. Marc Deller, erste Frage. Wenn man so von People Like You nach Rillereck wechselt als Label, wird man da auf dem Arbeitsamt relativ oft drauf angesprochen oder schräg angeguckt inzwischen? Mittlerweile schon, weil ich bin hier Aufstocker mittlerweile, weil ich ja jetzt nicht mehr davon leben kann und Hartz IV Aufstocker bin. Okay, also deswegen im Grunde der Wechsel auch. Deswegen der Wechsel, ja. Ja. Das war auch weil ich in meinem Job nicht mehr so. Also, wenn das einer nicht versteht, der Marc, der schreibt mir gerade ins Ohr, statt ins Mikro. Ja, immer noch. Weil wir uns sonst halt immer nur so sehen. Ja, genau. Ja, wäre das auch geklärt. Aber wie gesagt, soll ich dir die nächste Frage morgen stellen oder hast du eine? Eine können wir nur. Eine können wir. Mir fällt gerade keine ein. Ach so. Marc, ihr habt gerade ein neues Album rausgebracht. Also ihr seid gerade dabei dran am Machen, am Tun. Erzähl doch mal was darüber. Also 13.09. Hier rein, nicht ins Ohr. 13.09. Also jetzt hier ins Mikro. Tascam. Ja. 13.09. auf Real Rec Records ein neues Album. Im Ohr. Im Ohr. Wir freuen uns total. Ohr. Ja, wir uns auch. Ja, wer hat auch geklärt? Wir machen morgen weiter. Morgen weiter. Ja, irgendwann, morgen früh. Sehr, sehr schwierig, mit jemandem zu unterhalten, wo das halt... Der kein Englisch kann. wo auch das, der Empfänger halt nicht am Ohr ist, ja. Sondern in der Hand. Vielleicht, genau, er hält es gerade ans Ohr. Ich kann ja improvisieren. Ist ja nicht so, als wenn ich ein kleiner Dover wäre. Aber ich freue mich schon auf morgen halt, wenn wir dann weitermachen, wenn der Teil 2 folgt. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Am besten Viertel nach drei auf... Irgendwo Viertel nach drei, würde ich vorschlagen. Viertel nach drei, ja genau. Ja. Ja, ich wünsche erstmal eine gute Nacht und wir gehen dann mal hier zurück, da von wo wir herkommen. a losing game. She got you locked in and you're stuck in. You have to learn it, your love is burning. You wanna touch it, you wanna catch it. You know you'll fail it in any situation. She'll miss you because you failed it in any situation. Wir sind hier jetzt beim heutigen Headliner, Itchy Poop Kid. Also, Itchy ist ja diese Maus von Itchy und Scratchy. Und wenn die furzt, dann kommt ungefähr diese Musik raus, die ihr gerade im Hintergrund hört. Ja, wir machen jetzt nochmal richtige Musik. Mit dem Mikro in der Hand, direkt vor dem Fernseher an der Schrankwand. Ich treller alle Hits mit voller Inbrunst. Das, was ich hier mache, ist wahrlich große Kunst. Du bist mein Groupie, so wie bei Bon Jovi. Ich bin der Held, dem jede Frau verfällt. Ich beweg mich äußerst lässig, ja, tanzen kann ich gut. Der Rhythmus lag mir immer schon irgendwie im Blut. Ich bin dein Singstar, bin ich dein Dingstar. Wenn ich den Text vergesse, dann sing ich la la la. Ich trete auf bei Viva und bei MTV, wo ich eine Show wie keiner sonst abzieh. Ich schreibe Autogramme und gebe Interviews. Danach im Helikopter zähl ich die Dessous. Ich bin dein Singstar, bin ich dein Dingstar. Wenn ich den Text vergesse, dann sing ich la la la. Ich habe eine Villa mit immens viel Personal, das ich selbstverständlich opulent bezahl. Nobelkarossen und einen Swimmingpool. Babe, du kannst mir glauben, vor dir steht Mr. Cool. Ich bin dein Singstar, bin ich dein Dingstar. Wenn ich den Text vergesse, dann sing ich la la la. Ich bin dein Singstar. Dienstag. Bin ich denn Dienstag? Wenn ich den Text fest, dann sing ich la la la. Ich bin dein Dienstag. Bin ich dein Dienstag? Wenn ich den Text fest, dann sing ich la la la. Wenn ich den Text vergesse, dann sing ich la la la. Oder so. Ja, wir befinden uns jetzt auf dem Rückweg vom Olgas Rock Tag 1. Sind betrunken, haben kein Ticket. Hast du ein Ticket? Ja, ich kann dich auch mitnehmen. Ja, ist gut. Das ist super. Mega geil, oder? Ja, total, total. Ich merke mir dein Gesicht, ey. Ja, tippitoppi, oder? Wie fandest du den ersten Tag des Olgas? Wie jedes Jahr eigentlich. Man trifft eine Menge Menschen und die meisten davon will man nicht sehen, aber man hat einfach keine Wahl. Ja, Ben Messi eher gut oder eher langweilig? Durchwachsen kann man sagen. Durchwachsen ist ein guter Begriff bei sowas. Ja, der geile Tag ist morgen, ne? Ja, schon eher. Auf jeden Fall. Max, wie ist das eigentlich? Ich habe gehört, bei dir spielt irgendeine ABBA-Reunion-Show. Also ABBA gibt es jetzt wieder und die spielen bei dir oder wie ist das? Ja, Lars, beinahe. Also es war wirklich wie eine 1:1-Kopie, wie ABBA, die ABBA-Sensation. Ich bin mir sicher, die sind einfach nur eingefroren worden. Eine Performance, die war wirklich, da konnte man nur eine feuchte Hose kriegen. Unglaublich. Ja, wir sind jetzt inzwischen hier wieder bei uns auf dem Campingplatz, haben den nächsten Morgen. Wenn sich irgendjemand jetzt wundern sollte, dass bei Lars in Oberhausen noch der gleiche Tag ist, das hängt damit zusammen, dass wegen dem Äquator, um das mal abzukürzen, für die, die nicht so firm sind in diesen Dingenskirchen, weil wir haben hier nicht nur eine generelle, wenn alles normal läuft, Zeitverschiebung von einer Stunde, wir haben hier auch zwischen insbesondere der Westküste von England, hier in Blackpool und Oberhausen, die West der Westküste vom Ruhrgebiet quasi nicht nur eine einstündige Zeitverschiebung, sondern auch immer wieder bis zu viertägige Zeitsprünge. Wie gesagt, die hängen mit Gedöns zusammen. Deswegen haben wir jetzt hier schon den nächsten Morgen. Also Freitag, gestern war Donnerstag, da war bei euch möglicherweise schon Freitag oder Samstag, wie gesagt, Elche und Hirsche und keine Ahnung. Ich komme mir auf jeden Fall mit meinem Englisch nach wie vor super klar, wie sich gerade beim Versuch des morgendlichen Stuhlgangs herausgestellt hat. Ich muss dazu sagen, dass wenn ich wegfahre, dass ich dann immer erstmal oder meinen Darm sehr gerne zumacht. Und sich dann auch erstmal nicht öffnen. Und obwohl ich gestern die Hulle gefressen habe und heute Morgen haben wir reichhaltlich gefrühstückt, gerade dann kommt eigentlich auf einmal alles perfekt raus. Aber ich bin dann hier gerade in diesen Dusche- und WC-Raum gegangen, wo dann ein kräftiger, junger Mann mit ohne Haare gerade den Boden wischte. Und ich dann gesagt habe, okay, ich komme gleich nochmal. Und er auch irgendwas gesagt hat, was ich aber leider nicht so ganz verstanden habe, weil mein Englisch heute, glaube ich, nicht ganz so gut ist wie morgen. Und es entwickelte sich dann ein, naja, für mich in meinen Augen längerer Dialog, bis der junge Mann dann auch wirklich ein bisschen sauer wurde und mich anschrie, I am not the cleaner. Und erst dann habe ich erkannt, dass das nicht der Klomann war oder der Saubermann, sondern ein junger Mann, der einfach nur duschen war und hinterher vorbildlich mit der Pissflitsche die Feuchtigkeit vom Boden Richtung Abfluss dingste, wie man das halt auf Campingplätzen nach dem Duschen so macht. Ich konnte dann leider nicht mehr kacken, aber ich habe gute Hoffnung, dass das morgen früh klappt, weil Kaffee ist noch genug da und trinke ich halt heute mal ein Bier mehr. Ich gebe erstmal zurück und wünsche euch da, wo ihr herkommt und wo ich herkomme, noch viel Spaß. Auf Wiederhören. Dancing Queen, feel the beat from the tambourine. Ja, ihr habt gerade in die großartige Band Findus gespielt. Mir bisher völlig unbekannt, aber ich bin recht begeistert davon. Ich versuche davon mal eine Platte zu kriegen. Ja, wenn ihr jetzt gleich was von Findus hört, dann habe ich eine gekriegt. Ansonsten hört ihr jetzt was anderes. Ja, Max, ich habe ja gerade Snuff neben mir stehen und wir haben ja, die haben mir ja auch gerade erzählt, dass sie total wichtige Informationen haben. So, you told me you have really important information for your fans. So, really big news. So, just tell me. Oh, one moment. I hear on my. I hear my ear at the moment, Max has really important interview partners with his, so just stay here, Max has an interview at the moment, one moment please. Hallo, Interview Teil 3 hier mit Magdala, hello and I love. Wir wollten uns mal... Hey, hör mal, Magdala. Wie ist das? Ich hätte die Frage schon vorher besprochen. Nee. Hast du auch was gegessen hier oder hast du nur getroffen? Also wie das englische Essen ist, ja. Ich habe sogar mal Fish and Chips ausprobiert. Fish Chips? Fish and Chips ausprobiert. Only Chips oder mit Fisch? Auch mit Fisch. Ich weiß nicht, ob man das für eure Hörer auch, dass man das sagen darf jetzt. Fish Chips. Für die politischen Hörer. Eurhörer, für die politischen Eurhörer. Äußerst politisch. Naja, doch, nee. Also, Hörer. Also ich habe heute Fisch gegessen auch. Echt? Fisch und Chips. Echt? Small, so eine Small. Für 1,99? Nee. 3 Euro, sag ich dann. 3 Pfund. Ey, hör mal. Ja, aber es war in einem sehr guten Ding so. Und es war cool. Also, ja. Wir haben hier Vegan Burgers with Chips. Without Fish. Aber der Fisch war 3 Tage lecker. Ja, wir besser als auf der Kranger Kirmes. Und ist ja gerade Kranger Kirmes auch im Pott, ne? In Blackpool auch. In Wanne-Eickel. Blackpool auch. Also in Herne-Krange, also Wanne-Eickel-Krange. Und da gibt es ja so was Ähnliches auch immer. Also hier den Brat, hier, wer ist der nochmal da? Hier, Backfisch. Heißt der da? Backfisch. Sollte man nicht machen, bevor man hier auf Achterbahn will oder auf dem Kettenkarussell. Da hat der Typ mich vor dir oder das Mädchen vor dir im Kettenkarussell das im Nacken hängen. Das ist nicht schön. Ja, oder? Kann man sich hier eh nicht leisten. Aber weißt du, was hier heute auch war? Außer Kranger Kirmes, hier war heute auch Rammstein-Flugtag. Stimmt. Hast du gesehen, ne? Ich war ja wirklich ganz, ganz, ganz... ekelhaft. Also ich fand's scheiße. Also dieser... Am schlimmsten fand ich diesen ganz lauten Superbomber, der da mit den Düsen... Und, da, also die lustig haben ja auch, fand ich ja noch diese aus dem Zweiten Weltkrieg, weil die so langsam geflogen sind. Und davon da zwei ich in die... gedacht so, the Germans are coming oder was? Ja. Habe ich erst so ein... Aber natürlich nicht, aber ich hatte auch so ein bisschen Angst. Ne? Aber die haben ja auch diesen lustigen Tower, den beleuchteten, wenn davon zwei da reingekracht wären, das wäre aber mal... Aber ich finde so Flugschauen ist einfach kacke. Ja. Demonstration von militärischer Stärke ist einfach scheiße. Und nach Rammstein ist es ja eh in Deutschland bei uns verboten. Da haben sie endlich mal was Vernünftiges gemacht. Ist das echt so? Ja. Ist das echt? Ja. Außer in Kaiserslautern. Also ich war als Kind zum Beispiel öfter mit meinem Papa damals hier mal im Borkener Berge, hier so Münsterland. Da waren immer so als Kind fand ich das ja beeindruckend. Aber ich glaube, nach Rammstein irgendwie in den 80ern war das ja, ne? 88 oder so, ne? Ist das in Deutschland verboten worden. Okay, wusste ich auch noch nicht. Ja gut, damit werden auch alle Fragen zum neuen Album geklärt. Ja, ich meine, klar. Wir können uns auch nochmal über das Gladbecker Geiseldrama unterhalten. Geil, genau. Ja, mein Kumpel zum dritten hier, Song quasi. Er ist brandgefährlich. Zum dritten. Ja, ich glaube, wir suchen lieber noch welche, die hier den Spruch ablassen. Ja, hier, genau. Ja gut, ich sag mal, das waren jetzt auch immerhin wieder 3 Minuten 18. Das ist ein guter Punkrock-Song, oder? Auf jeden Fall. Wenn jetzt so einer Gitarre spielen würde dazu, wenn der ein Kabel dabei hätte, was funktioniert, hätte man dann einen Song rausmachen können. Wir können ja noch einmal noch was zum Abschluss, Abschließend. Partizipperfekt. Ne? Plusquamperfekt positiv. Präsens. Abschließend sagen, dass wir gestern noch ein paar Exemplare von dem Album verkauft haben. Ja, da darf ja in Deutschland noch keiner wissen. Ach so. Ne? Also vom Album davor. Also vom vierten. Also auf jeden Fall ordentlich Merch. Genau, wir haben ordentlich gemercht. Genau. Wir haben gemercht wie Hulle. Ich mach mal aus. Tschüss, ne? Ja. What's your opinion to the new album of Snuff? I didn't hear them before. It's my first time that I hear something from them. But you're a member of the band. No. I don't think so. Why not? My drum skills aren't as that good. So you are here in the backstage and you are not a member of the band? No. Ja, Max, das mit dem Interview hat es gerade nicht ganz geklappt. Ich habe mir Leute von Snuff jetzt mal Bier holen geschickt. Und seitdem sind auch nicht mehr aufgetaucht, die Arschlöcher. Ich weiß auch nicht, was sie gerade machen. Aber jetzt spielt hier gerade auch so eine komische Band aus England. Keine Ahnung, ich höre mir die mal an und für alle anderen machen wir jetzt mal ein bisschen Musik. Knew all there was to know. now, here's the guy from Snap. Just tell me some information about your new album. Yes, the new album is very, really new, and it's very hot, and it's punk rock, and now I have to go to the toilet. Oh no, you have to stay here, because it is really an important interview for a really important radio station. So tell me some more about the... You told me something about really big news about Snuff. New stuff about Snuff is we take more drugs and more rock and roll and more pipi. Das war ja schon mal ein ziemlich spannendes Interview von dir. Wie sieht denn das aus bei dir? Hast du eigentlich Backstage-Freibier oder musst du die Plörre bezahlen? Nee, Lars, Backstage-Bier nicht wirklich, Backstage-Bier auch nicht. Das heißt, Second District haben immerhin als Band eine Palette zur Verfügung gestellt bekommen, was ja schon für englische Verhältnisse sensationell ist. Die hatten dann auch 2-3 Stunden tatsächlich einen eigenen Kühlschrank. Und weil wir Merch gemacht haben, durften wir da natürlich auch zuschlagen, aber ich habe echt noch nie so eine ekelhafte Plörre getrunken. Ich hatte vorher das wohl erste Bier aus der Leitung hier an dem Tag und die haben die definitiv nicht gesäubert. Das war echt zum Kotzen, aber definitiv noch weniger schlecht als dann halt diese Plörre, die angeblich aus Jamaika kam. Möglicherweise kam sie auch aus Jamaika, kam nur schon offen hierhin, ich weiß es nicht. Wir dürfen aber letztendlich mit unseren lustigen Bändchen uns in den umliegenden Läden unser Bier selber holen, unser Dosen- oder Flaschenbier durchs Backstage reintragen und können es dann da in Becher umfüllen, was mir persönlich aber jetzt auch nicht viel bringt, weil ich ja ein ausschließlicher Kaltbiertrinker bin. Es gibt zwar hier in dem Laden, der hier gegenüber ist, das Bier aus der Kühltrühe und zwar 4 Dosen, halben Liter oder ein Pint für 5 Euro oder 5 Pfund besser gesagt. Bringt mir aber dann auch nichts, weil ich müsste die ja dann, damit sie kalt bleiben, alle sofort trinken. Die Alternative wären 660 Milliliter für 2,85 Pfund. Da müsste ich aber dann für jedes einzelne Bier rüberrennen, dann kann ich mir hier im Endeffekt auch ein Pint für 3,30 Pfund holen. Das beißt sich dann auch nicht mehr wirklich. Ja, ich hoffe, damit wäre die Frage ausreichend beantwortet und gebe erstmal wieder zurück. Bis später. Ja, ich muss hier das Bier für teuer Geld kaufen. Aber das ist halt leider so. Irgendwie muss man das Festival unterstützen. Es kostet keinen Eintritt. Das Bier kostet dafür, was ist hier drin? 0,4 Liter Köpi kostet, 0,4 Liter Köpi kostet hier 3,30 Euro. Aber irgendwas ist ja immer. Ich habe mir das ausgerechnet, wenn ich 10 Bier trinke, dann habe ich 11 Euro Eintritt bezahlt und billiges Bier für 2,20 Euro gehabt. Das ist okay. Ein paar Tomaten im Gemüsefach und Sellerie. ich muss mal eben dir ein paar Fragen stellen. Und zwar, wir sind hier von Greyzone Radio. Du hast ein Betonto-T-Shirt an, du bist also Betonto-Shirt-Fan. Ja. Was sagst du zu den Gerüchten, die seit gestern im Internet sind, dass Betonto sich auflösen will? Ich war im Urlaub, ich habe keine Ahnung. Ja, also es gehen halt Gerüchte im Internet rum, dass Betonto sich auflösen will oder aufgelöst hat. Man weiß das nicht so genau. Okay. Wenn scheiße. Wenn wär's scheiße. Junge Männer. Ja. Schöne Männer. Das ist so emotionslos gerade. Das ist. Ja, ich bin gerade ein bisschen überrumpft, was soll ich sagen? Also, ja, ist echt schade. Kannst du das nachvollziehen oder? Eigentlich nicht. Magdala, wie fandest du ihn hier auf dem Rebellion Betontod? Ich fand dich wie immer ziemlich solide. Solide? Solide Grau. solide Scheiße. Ja. So, ich bin jetzt gerade mit einem Betontod-Fan. Du hast hier ein Betontod-Shirt, also bist ein Fan, ne? Ja. Ja, was sagst du zu den Gerüchten, dass Betontod sich auflösen wollen? Dieser gestern Minutes-Kursion. Habe ich noch nichts von gehört. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ich bin noch nicht up to date. Also seit gestern war ich nicht mehr im Netz. Ja, ich meine, die sind ein bisschen in die Jahre gekommen, die guten Jungs. Aber ansonsten kann ich mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Ich muss dich mal eben interviewen. Inwiefern? Bist du Fan von Betontod? Auch, ja. Ja, was sagst du zu den Gerüchten, die gerade kursieren im Netz seit gestern, dass Betontod sich auflösen soll? Habe ich noch nicht mitgekriegt, keine Ahnung. Aber was würdest du dazu sagen, wenn du das mitgekriegt hättest, Alter? Wäre nicht tragisch, aber wäre auch nicht schön und wäre nicht schlimm. Ach, keine Ahnung, ich bin rotzevoll. Woher soll ich denn jetzt wissen? Also, du findest Betontod jetzt nicht so gut? Ist nicht meine erste Wahl, sagen wir mal so. Die machen gute Mucke, aber wenn die sich auflösen, wird mich dann auch nicht wirklich stören. Was ist deine erste Wahl? Eher Berserker, würde ich mal eher sagen. Berserker, 9mm in die Richtung. Okay. Ja, danke. Ja, kein Problem. Ich komme hier von Greyzone Radio. Ich muss dich mal fragen, was hältst du davon, dass Jörg Haider mit einem guten Beispiel vorangegangen ist? Das wäre? Jörg Haider, der ist mit einem guten Beispiel vorangegangen, mit Vollgas und so. Der juckt mich überhaupt nicht, absolut nicht. Ich habe den Namen Jörg Haider schon mal gehört. Hat er mit NPO oder sowas? Nee, aber. Ja, aber ich dachte ja mit Freiwild-T-Shirt und so, da weißt du Bescheid. Freiwild ist nicht rechts. Absolut nicht. Nein, ist so. Ja. Guck mal. Ich glaube, morgen ist bei YouTube drin. Nein, Freiwild und ich, wir sind weder rechts, gar nichts. Wir sind völlig unpolitisch und der Jörg Haider, der geht mir so am Arsch vorbei, da kann sich keiner vorstellen, wirklich. Ja, aber Freiwild und unpolitisch, das ist ja schon so ein Widerspruch in sich, oder? Das ist einfach nur eine Interpretation der Texte. Mehr ist das nicht. Zum Beispiel eine Orgel spielen. Alles klar. Und eine Gitarre spielen. Wir sagten mir schon, du wärst scheiße erkennen. Und erwähnten bereits, du wärst scheiße bei Namen. Okay, tut mir leid. Doch die allergrößte Scheiße heißt und politisch. Wie du feig ist, dann geh nach Hause. Wir sterben, dein Mittel war's. Wir zerrat die Zelle in der Erde. Die Zeichen der Zeit und die böse Automat. Ich schau schon mal los, ein Buffer gleich der Spaten. Keiner will entkommen. Wir machen keine Gefangenen. Es ist im Grunde ganz einfach. Du magst mich nicht. Und welche Überraschung, ich mag dich nicht. Und gestern war's mies und heute ist schlimmer. Dies ist doch kein Zeiger, sondern ein Mittelfinger. Die anderen zeigen, wir haben sie auch schon gesehen. Leute, Freunde und ich können sie auch nicht verstehen. Wir haben die Szene Katholiken, die die Regeln studieren. Und dort die oberen Werte und Frank definieren. Wir waren keine Gefangenen. Und was die Menschheit jetzt braucht, das ist ein gutes Solo. Irgendwie manche Ja, Lars, ich habe mich jetzt hier mal in den Backstage-Raum von The Exploited gemogelt. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich damals mit Roundabout 14 waren, The Exploited, Barmy Army oder wie auch immer, mein allererstes Punkrock-Tape, wirklich eine Schande. Und jetzt 30 Jahre später knapp sehe ich sie dann tatsächlich auch mal live, was definitiv noch eine größere Schande ist, das überhaupt, wie der Zufall es so will. Ich bin im Endeffekt natürlich froh, dass damals auf der B-Seite Iron Maiden drauf war, sonst wäre ich vielleicht beim Schlager gelandet irgendwann. So bin ich aber immerhin dabei geblieben, ole ole. Ja, ich sieht alles ein bisschen lethargisch hier aus, wie die Jungs hier jetzt in der Ecke abhängen. Ich gehe jetzt einfach mal vorsichtig auf Vati zu und versuche ihm eine Frage zu stellen. Hello, Vati? Hello? Hello? Is it okay when I ask you a question? Hm? Hello? Okay, no answer. It's not a no. Then I tried. I saw a lot of gigs in my life. But your gig was really the terrible, most fucking shit I've ever seen. Nein, hör auf! Nicht schlagen! Ah! Aua! The best radio station in the whole fucking world. Real Rack Radio! Wahrheit. Ich kann nichts dagegen tun, denn ich ist vorbei. Ich bin kurz davor, durchzudrehen, aus Angst dich zu verlieren. Dafür kann ich dich garantieren. Und alles nur, weil ich dich liebe. Und ich nicht weiß, wie es beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist. Und bringe mich für dich um. Sobald deine Laune etwas schlechter ist, bild ich mir gleich ein, dass du mich nicht mehr willst. Ich sterbe beim Gedanken daran, dass ich dich nicht immer halten kann. Auf einmal brennt ein Feuer in mir und du lässt der Welt wieder schwarz. Ich spüre, wie unsere Zeit verrinnt. Den letzten Akt. Und alles nur, weil ich dich liebe. Liebe. Und ich nicht weiß, wie ich beweisen soll. Komm, ich zeig dir, wie groß meine Liebe ist. Und bringe mich für dich um. Scheiße, ich bin begeistert. Ich bin kurz davor, durchzudrehen, aus Angst dich zu verlieren. Und dass uns jetzt kein Unglück geschieht, dafür kann ich dich garantieren. Alles nur, weil ich dich liebe. Und ich nicht weiß, wie ich es beweisen soll. Was soll für eine Zicke? Zigarette, irgendjemand? Ich trinke den ganzen Tag nur Cola. Sagt wie groß meine Liebe. Und bringe uns beide um. Ich hab an Bier gedacht. Klar, Bier im Becher. Kennst du den? Okay. Ihn? Ja. Hat irgendjemand Zigarette für mich? Ja, okay. Okay. Warte mal, warum scheint die Sonne schon? Ich weiß nicht. Aber ich kann schreien auf Liebe. Mach das Flutlicht an, sie kommen gleich raus. Und dann kann die Show losgehen. Wir sind nicht alleine, wir sind dabei. Wir sollen auf Sonne gehen. Egal ob wir das Ziel verlieren, aber wir sind auf dem besten Stand. Und was irgendjemand wir sonst haben, wird für uns nicht interessant. Wir sind so oft und so auch ihr seid, es wird trotzdem nie passieren. Dass so einer von uns nicht tauschen will, denn ihr seid nicht mehr wir. Freunde? Ole, ole, ole, ole, egal wer heute sieht. Ole, ole, ole, ole, wir machen zu Freunde. Freuen wir uns da, weil ich schreibe mir auf Liebe. Ja, oder wollen wir sie ausspielen? Schreien auf Liebe, ja. Ja, aber er war doch zuerst dran. Du bist wirklich saudum, darum geht's dir gut. Das ist deine Attitüde. Du hast nie gelernt, nicht alle Tiefe lieben. Und deine Eltern hatten niemals für dich Zeit. Oh. Arschloch! Schreien auch Liebe. Deine Schwingerstiefel sehnen sich nach Zärtlichkeit. Du hast nie gelernt, dich zu entzukulieren. Und deine Freundin, die hat niemals für dich Zeit. Oh! Arschloch! Arschloch! Arschloch! Ich hab doch gewusst, als ich heute Morgen auf Berlin aufgebrochen bin. Was ne geile Scheiße. Wir sind hier eigentlich mehr zu Fans. Scheiße auf das Ärztekonzert in Berlin. Geschwisterliebe. Wow, wow, wow, wow. Komm mit in Trumpf. Warte mal. Wollen wir nicht zum Bahnhof gemeinsam gehen? Ja, ja doch, komm mit zum Druckluft. Wir kommen mit. Bahnhof. Finde ich super. Bahnhof, ey. Komm mit. Bahnhof. Ja, komm mit. Ja, komm mit zum Druckluft. Oi! Oi! Oi! Hallo! Hier ist Bier! Ficken, oi! Ja, nicht mehr mit mir, darfst du ja nicht! Zwei Wochen lang hab ich nur geweint! Du musst mitkommen! Warte, ich brauche. Er hat den Schlüssel! Schlüssel, du musst mitkommen! Du bist der Schlüssel! Ich bin der Schlüssel! Ja, du musst mit. Ja, hier ist nichts mehr, ihr müsst mitkommen. Grundsätzlich muss ich erstmal gar nichts. Ja, müssen tust du nur aufs Klo, das ist klar, aber komm mit. Sage, jetzt werde ich mich rächen. Erstmal ein Bier. Ja, mitkommen oder nicht? Mitkommen oder nicht? Das ist die Frage. In der Zeit sind wir noch. Die Jahre ziehen das Bier. Ich trinke immer noch ohne Verstand. Denn eins, das wissen wir ganz genau. Ohne Alk, da wäre das Leben. Und fein und wir hören ihre Leber schreien. Nein, nein. Sieht nicht so aus, als ob wir mitkommen. Ja, dann. Schönen Tag. Es hat mich total gefreut, kennengelernt. Dieser Name. Wir werden uns bestimmt irgendwann wiedersehen. Keine Ahnung, genau. Was sagen Sie zur Fahrscheinproblematik 2013? It's a groß Problem. Big. Groß. Ein großes Gewicht. Aber dass die Brücke wackelt, das ist echt so. Ich glaube, der hat die Kotze heraufgeschwört wird. Das kommt davon, weil wir. Ich bin ja gestern auf dem Hinweg hingelaufen. Ich habe echt lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass die Brücke wackelt nicht. Aber warum stehen wir hier? Mach die schon Feierabend. Guck mal, macht schon Feierabend. Ich hätte Angst.